Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Ötzi, der Sensationsfund von Gudrun Sulzenbacher. Frühsommer. Ein Joch in den heutigen Ötztaler Alpen, auf etwa 3200 Metern Meereshöhe. Scharfer Wind fällt von den Gipfeln herab. Er jagt die Wolken in Fetzen über die gezackten Grate. Ab und zu bricht ein Sonnenstrahl durch. Dann funkeln die Eiskristalle auf den Gletscherfeldern und in den Felsen blitzt das silbrige Gestein auf. Die Sicht nach unten ist versperrt. Dichte Nebelschwaden liegen über dem Hochtal. Sie verschlucken die frischgrünen Wälder und die Almwiesen. Die Baumgrenze lässt sich kaum ausmachen. Da. Aus dem Nebel löst sich eine Gestalt. Ein Mann taucht auf. Er hastet aufwärts, steuert geradewegs auf das Joch zu. Er kennt den Weg. Der Wind zerrt an seinem Fellmantel. Plötzlich bleibt er stehen. Zu stark sind die Böen, die vom Joch herunterpeitschen. Fast zwingen sie ihn zu Boden. Keuchend stützt er sich auf seinen Bogen, um das Gleichgewicht zu halten. Dann wirft er schnell einen Blick über die Schulter. Nach unten. Was war das? Stimmen. Vorsichtig geht er in die Hocke, hält den Atem an, lauscht. Nichts. Nur Windgeheul. Hat er seine Verfolger abschütteln können? Angestrengt späht er weiter in den Nebel hinein. Nichts. Ruckartig dreht er sich wieder um, springt auf und eilt weiter. Dann hat der Mann das Joch erreicht. Eine unwirkliche Steinwüste. Felstrümmer liegen verstreut herum. Dazwischen in den Vertiefungen noch Reste von Schnee und Eis. Ungebremst pfeift der Wind über das offene Gelände, hinunter ins nächste Hochtal. Links und rechts führen steile Grate und Eisfelder hinauf zu den nahegelegenen Berggipfeln. Mitten hinein in die Wetterküche. Schneetreiben setzt ein. Es ist bitterkalt. Erschöpft sucht der Gejagte nach einem Platz, an dem er sich ausruhen und stärken kann. Er entdeckt eine Felsmulde. Die ist zwar sehr lang, aber ziemlich schmal und gerade tief genug, um darin Schutz zu finden. In dieser Senke, verborgen zwischen Felsblöcken, fühlt er sich einigermaßen sicher. Er setzt sich hin, um etwas zu essen. Alles tut ihm weh. Seine rechte Hand ist schwer verletzt. An der Brücke zwischen Daumen und Zeigefinger zieht sich eine tiefe Wunde bis auf den Knochen. Für einen Kampf ist diese Faust vorerst nicht zu gebrauchen. Die Waffenausrüstung lehnt griffbereit an den seitlichen Felsrippen der Mulde. Vieles davon ist auf der Flucht kaputt gegangen und muss erneuert werden, so schnell wie möglich. Der neue Bogen ist schon fast fertig. Der Mann müsste ihn nur noch glätten und die Sehne in den langen Bogenstab einspannen. Er wird nicht mehr dazu kommen. Auch neue Pfeile braucht der Mann. Er besitzt nur mehr zwei, die schussbereit sind. 12 weitere hat er bereits geschnitzt und geglättet. Jetzt müsste er noch an allen Schäften vorn eine Pfeilspitze aus Feuerstein fixieren und zum Schluss hinten eine Befiederung anbringen. Ein so befiederter Pfeil erhält beim Abschuss einen perfekten Drall. Und weil er sich so gut dreht, bleibt er im Flug besonders stabil. Und ein ruhig fliegender Pfeil wiederum hat eine hohe Treffgenauigkeit und eine enorme Durchschlagskraft. Eine hochgefährliche Schusswaffe und absolut tödlich. Unser Mann, wie gesagt, müsste seine neuen Pfeile nur noch mit Pfeilspitzen versehen und hinten befiedern. Aber auch dazu soll er nicht mehr kommen. Es kommt etwas dazwischen. Der Pfeil trifft den Mann von hinten, unvorbereitet, wie ein Blitzschlag mit ungeheuerlicher Wucht. Er durchschlägt den Körper nicht, sondern bleibt stecken in der linken Schulter. Der Getroffene verliert das Gleichgewicht, schreit auf vor Schmerz, stürzt und bleibt liegen, wie gelähmt. Blut schießt aus der zerfetzten Schlagader. Der Mann verliert das Bewusstsein und stirbt. Woher kam dieser Pfeil? Wer hat ihn abgeschossen? Wie konnte sich der Mörder unbemerkt anschleichen? Oder hat er sein Opfer schon erwartet? Versteckt hinter einem der Felsblöcke? Fest steht, dieser Mord geschah hoch oben im Gebirge auf etwa 3200 Metern Meereshöhe in der Region des ewigen Eises. Und in diesem Eis, gleichsam wie in einer Gefriertruhe, blieb der Tote erhalten. Samt seiner Ausrüstung und Kleidung. Er wurde gefriergetrocknet und schließlich eine Mumie, konserviert für die Ewigkeit. So lag der Mann in seinem eisigen Grab, über 5000 Jahre lang. Bis zu jenem Tag im Jahre 1991. Es ist ein warmer Herbsttag, als die beiden Bergsteiger Erika und Helmut Simon in den Ötztaler Alpen unterwegs sind. Das Ehepaar aus Nürnberg verbringt nun schon zum vierten Mal seinen Urlaub in Südtirol. Dieser Donnerstag, der 19.09.1991, präsentiert sich mit herrlichstem Sonnenschein. Lange bleiben die beiden auf dem Gipfel der Finalspitze sitzen. Sie fotografieren, plaudern und genießen die atemberaubende Sicht auf die eisbedeckten Bergriesen ringsum. Von hier aus können sie weite Teile des Alpenhauptkamms überblicken. Aufgeregt zeigt Erika nach Osten. Helmut, sieh mal da drüben, der Similaun. Von hier schaut der ja noch steiler aus. Gestern erst hatten sie den majestätischen Gipfel dieses 3000ers erklommen. Und dabei sogar neue Freunde gefunden. Ein Ehepaar aus dem Ötztal. Mit ihm sind sie heute unterwegs. Beim Abstieg aber trennen sich die beiden Paare. Die Österreicher müssen nach Norden ins Ötztal hinunter, die Simons nach Süden, auf die italienische Seite, zur Similaunhütte. Dort haben sie einen Teil ihres Gepäcks zurückgelassen. Es ist 2:30 Uhr nachmittags, in der Nähe des Thiesenjochs. Erika und Helmut Simon verlassen den markierten Steig und nehmen eine Abkürzung. Als sie ein Schneefeld überqueren, stoßen sie plötzlich auf ein Hindernis. Eine Felsmulde. Die ist sehr lang und ziemlich schmal. Trotzdem können sie nicht einfach darüber gehen, denn die Rinne ist mit matschigem Schmelzwasser gefüllt. Sie überlegen kurz. Sollen wir rechts vorbeigehen oder links? Sie entscheiden sich für links. Sie passen genau auf, wo sie hintreten. Schließlich wollen sie nicht ausrutschen und nasse Füße bekommen. Da sehen sie es. Etwas Bräunliches. Ein kahler Kopf ragt aus dem Eis. Nackte Schultern. Ein knochiger Rücken. Was ist das? Eine kaputte Schaufensterpuppe? Aber wie käme so ein Müll auf diese Höhe herauf? Neugierig gehen die beiden näher hin, bücken sich. Plötzlich ein Schrei. Zu ihrem Entsetzen stellen Erika und Helmut Simon fest, dass sie die Leiche eines Menschen entdeckt haben. Es sollte der Fund ihres Lebens werden. Aber davon haben die beiden noch keine Ahnung. Sie ahnen auch nicht, was hier, genau an diesem Ort, vor über 5000 Jahren Schreckliches passiert ist. Helmut Simon will ein Foto machen. Seine Frau rügt ihn. Aber Helmut, du kannst doch keinen Toten fotografieren. Doch, das muss ich, entgegnet er. Wenn wir das melden und die finden ihn nicht, wie stehe ich denn da? Er knipst. Es ist das letzte Foto auf seinem Film. Betroffen verlassen die beiden den Fundort. Eine knappe Stunde später erreicht das Ehepaar die Similaunhütte und berichtet dem Hüttenwirt vom grausigen Fund. Der Wirt versucht, die beiden zu beruhigen. Er weiß, wie gefährlich die Berge sein können. Lawinen, Felsstürze, Gletscherspalten, plötzliche Nebel- oder Schneestürme fordern immer wieder ihre Opfer. Jedes Jahr sterben Bergsteiger und Wanderer in den Alpen. Das sei zwar tragisch, meint der Hüttenwirt, aber ungewöhnlich sei das nicht. Dann überlegt er kurz und sagt, es könnte ja auch ein Soldat aus dem Ersten Weltkrieg sein. Nicht weit entfernt sei doch die Front verlaufen vor fast 80 Jahren. Es sei nicht das erste Mal, dass das Gletschereis einen Gefallenen aus dieser Zeit wieder freigebe. Aufgeregt schütteln die Simons den Kopf. Nein, nein, unmöglich. Das ist bestimmt ein Bergsteiger. Der muss da oben verunglückt sein. Das kann nur 10, höchstens 20 Jahre her sein. Die beiden sind sich ganz sicher. Der Tote sei ja so gut erhalten. Dem Hüttenwirt ist jedenfalls klar, dass er die Polizei verständigen muss. Aber welche? Auf welcher Seite der Grenze liegt der Tote? Sicherheitshalber ruft er sowohl im Schnalstal an, bei den italienischen Carabinieri, als auch im Ötztal bei der Gendarmerie. So hieß die österreichische Polizei damals noch. Dann macht sich der Wirt auf den Weg, um die Fundstelle zu suchen. Dort entdeckt er in der Nähe des Toten seltsame Gegenstände. Fellreste, Hölzer, Haarbüschel und Schnüre. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass dieser Tote bald weltberühmt sein wird. An diesem Donnerstag beginnt die Geschichte einer archäologischen Sensation. Freitag, 20. September 1991. Ein österreichischer Bergungstrupp landet im Hubschrauber. Schlecht Wetter zieht auf. Mit einem Pressluftbohrer versucht man, die Leiche freizulegen. Doch der Versuch schlägt fehl. Zu fest ist der Tote im Eis verankert. Außerdem fließt ständig Schmelzwasser nach. Man muss auch unter Wasser arbeiten. Der Meißel rutscht immer wieder aus. Dabei wird die linke Hüfte des Toten stark beschädigt. Nach einer halben Stunde ist die Gasflasche des Pressluftbohrers leer. Das Wetter verschlechtert sich weiter. Der Bergungsversuch wird abgebrochen. Vorher gibt es noch viel Aufsehen wegen einer Axt, die nahe beim Toten gefunden wurde. Seltsamer Pickel. Seltsamer Pickel, schreibt ein Gendarm in sein Protokollheft. Er wundert sich über den rechtwinkligen Griff. Der ist ja aus einem einzigen Stück Holz gemacht. Sicherheitshalber nimmt er das Beil mit. Es wird noch am gleichen Tag unten im Tal in den Luftschutzbunker der Gendarmerie gesperrt. Und 4 Tage lang nicht mehr zum Vorschein kommen. Gerätselt wird auch über seltsame bläuliche Zeichen auf dem Rücken des Toten. Bald kursieren wilde Gerüchte, das seien Brandmale und der Tote sei gefesselt gewesen, womöglich sogar getötet worden. Dies führt schließlich dazu, dass man Anzeige erstattet gegen einen unbekannten Täter. Es sollen noch fast 10 Jahre vergehen, bis man herausfindet, woran dieser Mann wirklich gestorben ist. Noch aber liegt der Tote am Thiesenjoch, hoch oben in den Ötztaler Alpen. Noch ist er eine ganz gewöhnliche Gletscherleiche. Die 7. in diesem Gebiet im Jahr 1991. Noch ist es ein Routinefall für Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin. Und noch immer gelingt es nicht, den Toten zu bergen. Am Wochenende steht kein Hubschrauber zur Verfügung. Zufällig sind am Samstag, dem 21. September, die Extrembergsteiger Reinhold Messner und Hans Kammerlander in der Nähe. Neugierig suchen sie den Fundplatz auf. Der Tote ist jetzt weiter ausgeapert, also noch weiter aus dem Eis herausgekommen. Die beiden Bergsteiger sehen seine Beinkleider, sogar die feinen Nähte. Am Fuß glauben sie, einen Schuh zu erkennen, einen großen Strohklumpen, der von zerrissenen Lederstücken bedeckt ist. Neben dem Toten finden sie eine Matte aus Stroh und etwas weiter weg einen zerdrückten Behälter aus Birkenrinde. Am Felsen lehnt ein Stab. Ist das vielleicht ein Bogen? Rätseln die beiden. Und das daneben? Das sieht doch aus wie eine hölzerne Rückentrage oder wie das Gestell eines Rucksacks. Eigenartig. Jetzt erzählt der Hüttenwirt von dem Beil, das seit gestern ja nicht mehr an der Fundstelle liegt, sondern unten im Tal im Luftschutzbunker. Er fertigt aus der Erinnerung eine Zeichnung an. Und daraufhin schätzt Reinhold Messner den Fund auf mindestens 500, wenn nicht sogar 3000 Jahre. Der Bergpionier ist ein prominenter Mann und zieht die Presse an. Jetzt beginnen sich die Medienleute zu interessieren für diese bestens konservierte Leiche. So steht es am nächsten Morgen in einer italienischen Zeitung. Der Tote, so heißt es, sei ein Jäger aus dem Mittelalter. Montag, 23. September 1991. Endlich, die Bergung kann beginnen. Noch ehe die Gerichtsmediziner vor Ort sind, landen Reporter an der Fundstelle. Sie wittern eine gute Geschichte. Über Nacht ist Schnee gefallen und die Leiche wieder zugefroren. Vor laufender Kamera wird sie jetzt freigepickelt. Rainer Henn, Professor an der Gerichtsmedizin der Universität Innsbruck, leitet die Aktion. Vielleicht, so hofft er, entdecken wir einen Reisepass oder einen Ehering. Dann könnten wir herausfinden, wer der Tote ist. Auch Kleiderfetzen und Ausrüstungsstücke werden geborgen. Mit einem Holzstab gibt es Probleme. Er lehnt an einer Felsrippe, aber der untere Teil ist eingefroren und lässt sich nicht aus dem Eis ziehen. Also wird er abgebrochen. Jetzt liegen alle Beifunde zu einem Haufen geschichtet. Zusammen mit der Leiche werden sie in einen Sack gepackt. Dann transportiert der Hubschrauber alles zu Tal. Unten im Ötztal wird der Tote in einen Sarg umgeladen und nach Innsbruck überführt. Unterwegs wird noch Halt gemacht, um das Beil aus dem Luftschutzbunker zu holen. Dieses Beil wird am nächsten Tag eine wichtige Rolle spielen. Dienstag, 24. September 1991. Universität Innsbruck, Institut für Gerichtsmedizin. Tag 6 der Fundgeschichte. An diesem Tag wird endlich ein Altertumsforscher geholt. Den Gerichtsmedizinern war nämlich etwas aufgefallen. Dieses alte Messer. Merkwürdig. Und der Tote soll ein verunglückter Bergsteiger von heute sein? Da passt etwas nicht zusammen. Außerdem schaut er so ungewöhnlich aus, ganz anders als normale Gletscherleichen. Die Haut ist nicht weiß und wachsähnlich, sondern bräunlich und runzelig. Wie die von einer Mumie. Die Ärzte beschließen, einen Kollegen zu Rate zu ziehen. Einen Archäologen. Einen, der sich mit den Menschen aus der Frühzeit beschäftigt. Und mit ihrer Kultur. Sie rufen im Institut für Ur- und Frühgeschichte an. Und so klingelt an diesem Dienstagmorgen im Büro von Konrad Spindler das Telefon. Im Labor ist es kühl und still. Es riecht nach Krankenhaus. Eine Uhr tickt. Es ist 8:05. Auf dem Seziertisch liegt die vertrocknete, nackte Leiche eines Mannes. Mit gequetschter Nase, leerem Blick, verletzter Hüfte und einem seltsam verdrehten Arm. Seltsam verdrehter Arm. Konrad Spindler begutachtet den Leichnam ganz genau. Doch was den Archäologen am meisten interessiert, sind die Fundstücke, die neben dem Toten liegen. Ein langer, abgebrochener Holzstab. Eine geschliffene Steinscheibe mit gedrehten Lederriemen. Ein Dolch mit Steinklinge. Andere merkwürdige Gerätschaften. Er greift nach dem Beil. Die metallene Klinge ist mit einem Lederriemen und Teer befestigt. Der Griff ist sorgfältig geschnitzt und geglättet. Und rechtwinklig. Die Gedanken des Forschers rasen. Er kennt diese Art von Äxten mit diesem Griff. Eine Knieholmschäftung, aus einem einzigen Stück Holz gemacht. So etwas, das weiß er als Archäologe, so etwas gab es nur bis vor etwa 4000 Jahren. Danach kam die Lochaxt in Gebrauch. Aber dann schießt es ihm siedend heiß in den Kopf. Dann muss ein Mensch, der neben so einem Beil gefunden wird, ja auch so alt sein. Dann kann das hier nicht der Körper eines heutigen Bergsteigers sein und auch nicht der eines mittelalterlichen Jägers. Konrad Spindler legt das Beil wieder hin, schaut die Ärzte an und sagt diese berühmten Worte. Mindestens 4000 Jahre. Mit diesen wenigen Worten bahnt sich eine Weltsensation an. Mindestens 4000 Jahre. Versteht ihr, was das bedeutet? Versteht ihr, was das bedeutet? Versucht der Altertumsforscher den Ärzten klarzumachen. Dieser Tote muss aus der frühen Bronzezeit stammen, wenn nicht gar aus der Jungsteinzeit. Dank der Mumifizierung ist er sensationell gut erhalten. Alles können wir untersuchen, die Kleidung, die Ausrüstung, den ganzen Körper. Er wird uns verraten, was die Menschen früher aßen, welche Arbeiten sie verrichteten, wie lange sie lebten, an welchen Krankheiten sie litten. Das alles haben wir bis heute nicht gewusst. Der Archäologe legt seine Hand auf die Mumie. Er hat in seinem Leben noch nie einen Schatz gefunden. Aber dieser Mann aus dem Eis, das ist sein Schatz. Für die nächsten Jahre wird Konrad Spindler der Hüter dieses Schatzes sein. Noch am selben Abend wird eine Pressekonferenz organisiert. Reporter aus aller Welt sind angereist, um über den unglaublichen Fund zu berichten. Ihre Schlagzeilen heizen die Neugier an. Sensationsfund unter dem Eis. Forscher im Bann des Gletschermanns. Eisleiche gilt als Sensation. Die Mumie wird zum Medienstar. Doch die Journalisten wollen eine Geschichte. Sie belagern die Universität. Sie bombardieren die Wissenschaftler mit unzähligen Fragen. Was war das für ein Mann? Ein Erzsucher? Ein Schamane? Ein Ausgestoßener oder ein Jäger? Was wollte dieser Mann so hoch oben auf 3000 Metern Meereshöhe? Wollte er flüchten? Vor wem? Und warum? Und wie soll er überhaupt heißen? 2 Tage lang purzeln Dutzende von Fantasienamen durch die Presse. Alpenadam, Mann vom Thiesenjoch, Mumie aus dem Gletscher, Homo Tirolensis. Bis ein Reporter aus Wien findet, diese ausgetrocknete, grässlich anzusehende Leiche müsse lieblicher werden, irgendwie positiver. Dann könne man daraus eine gute Story machen. Und er prägt den Kosenamen Ötzi. Schließlich war die Mumie in den Ötztaler Alpen gefunden worden. Wäre Ötzi nicht im Hochgebirge, sondern auch nur ein paar hundert Meter weiter unten, irgendwo im Wald oder auf einer Almwiese ermordet worden, niemals hätten wir davon erfahren. Der Tote wäre in der Erde verwest oder Tiere hätten ihn aufgefressen und von seinem Besitz könnten wir heute bestenfalls die kupferne Klinge seines Beils und die Geräte aus Feuerstein finden. Aber dieses Verbrechen geschah hoch oben im Gebirge, auf etwa 3200 Meter Höhe, im Gletschereis. Im Eis, das den Toten über 5000 Jahre lang konserviert hat. Welch ein Zufall! Ötzis Geschichte ist nicht nur die Geschichte eines sensationellen Fundes. Es ist auch eine Geschichte unglaublicher Zufälle. Es begann mit einer Bergtour. An einem sonnigen Herbsttag im Jahr 1991 waren in den Ötztaler Alpen 2 deutsche Urlauber unterwegs. Wir kennen sie bereits. Aber diese Bergtour war eigentlich gar nicht geplant. Eigentlich hatten Erika und Helmut Simon vor, diesen Urlaubstag in der Stadt zu verbringen. Shopping in Bozen stand auf dem Programm. Eine Gipfelbesteigung wollten sie am Tag zuvor unternehmen. So war es geplant. Ihr Ziel war der Semilaun. Doch der Weg dorthin war sehr weit und beschwerlich. Deshalb mussten die beiden auf der Semilaun-Hütte lange rasten. Eine Verzögerung, die Folgen haben sollte. Nach 2 Stunden beschlossen sie, den Gipfel doch noch anzupeilen. Aber jetzt stießen sie auf sehr viel blankes Eis und auf ungewöhnlich viele offene Gletscherspalten. Die beiden mussten Umwege in Kauf nehmen. Eine weitere Verzögerung. Zufällig erreichte das Ehepaar genau zu dem Zeitpunkt den Gipfelhang, als dort auch ein österreichisches Paar aus dem Ötztal die letzten Höhenmeter in Angriff nahm. Sie kamen ins Gespräch, freundeten sich an und ließen sich von den Österreichern dazu überreden, mit ihnen am nächsten Tag eine Tour zu machen. So kam es, dass an diesem Donnerstag, dem 19.09.1991, Erika und Helmut Simon nicht durch die Hauptstadt von Südtirol bummelten, sondern in den Ötztaler Alpen die Finalspitze erklommen. Als sich die beiden Paare beim Abstieg vom Gipfel trennen mussten, wollte es der Zufall, dass sie nicht ein Stück weiter oben auseinandergingen oder ein Stück weiter unten. Der Abkürzungsweg, den das Paar nahm, wäre dann ein ganz anderer geworden. Und als Erika und Helmut auf eben dieser Abkürzung zu jener Felsmulde kamen, führte sie der Zufall nicht rechts daran vorbei, sondern links, dorthin, wo die Mumie lag. Es war der Tag mit dem magischen Datum 19.09.1991. Ein Datum mit lauter gleichen Zahlen. Liest man diese Zahlen rückwärts, kommt das Gleiche heraus. Merkwürdig. Wirklich sehr, sehr merkwürdig. Palindrom nennt man so etwas. Das gibt es auch bei Wörtern. Anna zum Beispiel oder Otto oder Reliefpfeiler. Dieses seltsame Datum jedenfalls führte zum nächsten Zufall. Zum größten Zufall überhaupt. Erika und Helmut Simon waren an diesem Tag zur rechten Zeit am rechten Ort. Sie stießen genau zu dem Zeitpunkt auf die Mumie, als diese aus dem Gletschereis ausaperte. 4 Tage später wäre alles wieder zugeschneit gewesen. Zufällig hatte es im Winter 1991 extrem wenig geschneit. Und zufällig gab es in den Jahren zuvor sehr warme Sommer. Deshalb war die Abschmelzung der Gletscher schon weit fortgeschritten. Zufällig wurde der starke Rückgang der Gletscher noch zusätzlich beschleunigt. Und zwar, man glaubt es kaum, durch Wüstensand. Starke Winde aus Afrika wehten im Frühjahr 1991 Sahara-Sand über die Alpen. Er legte sich auf das Gletschereis und färbte es rötlich-braun. Die dunkle Farbe zog die Sonnenstrahlen an und so schmolz noch mehr Eis. Dadurch kam es zu einem noch schnelleren Rückgang der Gletscher. Und so konnte die Mumie ausapern. Und weil das Eis ziemlich schnell dahinschmolz, war die Mumie, als sie mit Kopf und Schultern aus dem Eis herauskam, nicht gar zu lange den schädigenden Sonnenstrahlen ausgesetzt, bis sie gefunden wurde. Welch ein Glück! Doch welchem Zufall ist es zu verdanken, dass die Mumie nicht kaputt ging, als sie tausende Jahre lang im Gletschereis lag? Warum wurde sie vom Eis nicht aufgerieben oder abtransportiert? Gletschereis fließt, langsam zwar, aber mit ungeheuerlichem Druck. Wie ein Teppich schiebt es sich über die Berghänge nach unten und alles, was im Wege liegt, wird zermalmt. Die Mumie aber lag geschützt an der Sohle einer Felsmulde. Wir kennen diese Rinne. Sie ist zwar sehr lang, aber ziemlich schmal und gerade tief genug, um jemandem Schutz zu bieten. Und das Wichtigste, sie liegt quer zum leicht ansteigenden Hang. Als im Lauf der langen Zeit das Klima kälter wurde und die Eismassen zunahmen, flossen sie quer über die Felsmulde, also über die schmale Seite der Rinne. Somit konnte das Gletschereis dem Toten kaum etwas anhaben. Der Mann blieb die ganze Zeit genau so am Boden der Felsmulde liegen, wie er hingefallen war, nachdem ihn der tödliche Pfeil getroffen hatte. Bäuchlings, mit dem Gesicht auf einer Felsplatte, den ausgestreckten linken Arm unter den Hals gepresst. Ein bisschen hat das Eis den Körper aber doch bewegt. Wenige Zentimeter nur. Dabei wurde die Oberlippe nach oben geschoben und die Nase gequetscht. Ein glücklicher Zufall war es auch, dass es vom Fundort so viele Fotos gab. Viele Menschen hatten die Mumie fotografiert, als sie noch am Thiesenjoch lag und 5 Tage nicht geborgen werden konnte. Sogar Helmut Simon besaß die Geistesgegenwart, seinen Fund zu dokumentieren, obwohl er geschockt war. Jede dieser Personen wurde später ausfindig gemacht und interviewt. Man benötigte ihre Hinweise und eben ihre Fotos, um die Fundsituation so exakt wie möglich rekonstruieren zu können. Die Forscher wollten wissen, wo und wie genau die Sachen des Toten gelegen hatten, bevor man sie bei der Bergung weggenommen und in den Sack gesteckt hatte. Sie wollten auch wissen, ob etwas verschwunden oder kaputt gegangen war. Vor allem aber wollten sie wissen, ob es da oben am Thiesenjoch noch weitere Sachen zu finden gab. Anfang Oktober organisierten sie eine Ausgrabung der Fundstelle und machten sich auf den Weg ins Gebirge, hinauf in die Kälte. Währenddessen gab es unten im Tal heiße Diskussionen um eine ganz andere Frage. Wem gehört Ötzi? Um das zu klären, wurde die schneebedeckte Grenzlinie gesucht und neu vermessen. Und es stellte sich heraus, dass Ötzi wenige Meter jenseits der österreichischen Grenze, also auf italienischem Boden, gelegen war. Damit wurde das Land Südtirol, die nördlichste Provinz von Italien, zum rechtmäßigen Besitzer der Mumie. Es beauftragte die Universität Innsbruck, Ötzi weiterhin zu erforschen. Die Wissenschaftler hatten jetzt alle Hände voll zu tun. Jedes noch so kleine Fundstück musste gesäubert und konserviert werden. Viele Untersuchungen waren nötig, um das genaue Alter der Mumie zu bestimmen. Schließlich gab es keinen Zweifel mehr. Die Mumie war noch älter, als Konrad Spindler bei seiner ersten Einschätzung vermutet hatte. Ötzi stammt aus der Kupferzeit. So nennt man den letzten Teil der Jungsteinzeit. Als Ötzi starb, war er etwa 46 Jahre alt. Heute, als Mumie, zählt er an die 5300 Jahre. Genauer lässt sich das nicht mehr feststellen. Wir wissen nur, Ötzi lebte zwischen 3350 und 3120 vor Christus. Als er starb, dauerte es noch 500 Jahre, bis die Ägypter ihre ersten Pyramiden bauten. Und er war schon mehr als 3000 Jahre tot, als Jesus geboren wurde. Damit ist Ötzi der älteste, vollständig erhaltene Mensch unserer Art. Der gleichen Art wie wir. Ein Homo sapiens sapiens, ein Jetzt-Mensch. Noch während sich die einen Forscher mit dem Alter der Mumie beschäftigten, mussten andere sich schleunigst um Ötzis Sachen kümmern. Einiges hatte man in der Zwischenzeit ja schon geborgen. Einen Köcher, eine Schlehenfrucht, Holzteile, Heubüschel, Lederfetzen, Schnüre, Teile einer geflochtenen Grasmatte. Oder war das etwa ein Mantel? Müssten da nicht auch noch andere Kleider zu finden sein? Eine erneute Ausgrabung wurde geplant. Man wollte den Fundort vermessen und weitere Gegenstände finden. Doch es kam etwas dazwischen. Der Winter brach herein. Sehr früh in diesem Jahr 1991, bereits Anfang Oktober. An eine gründliche Grabung war nicht mehr zu denken. Die Archäologen mussten sich gedulden. In diesem Winter schneite es in den Ötztaler Alpen so viel wie seit 100 Jahren nicht mehr. Noch im Juli 1992 lag die Felsmulde auf dem Thiesenjoch tief unter Eis und Schnee begraben. In diesem Sommer hätte Ötzi nie und nimmer gefunden werden können. Bevor die Archäologen also mit ihrer eigentlichen Freilegungsarbeit beginnen konnten, rückten Soldaten an. Sie sollten die meterhohe Schneedecke entfernen, die auf der Felsrinne lag, mit Schneeschaufeln. Baggern war verboten. Das war eine schweißtreibende Arbeit von 3 Wochen und eine Menge Schnee. Über 600 Tonnen. Dann erst traten die Forscher und Forscherinnen auf den Plan. Die Grabung konnte beginnen. Eine archäologische Untersuchung hat nichts mit fröhlicher Schatzgräberei zu tun. Da wird nicht einfach nur gebuddelt. Graben heißt für einen Archäologen, alles exakt dokumentieren. Er muss den Fundort abstecken, er muss die Funde einmessen, sie fotografieren, skizzieren und in Grabungspläne eintragen. Er muss sogar ein Grabungstagebuch führen. Das Graben selbst ist immer sorgfältigste Handarbeit. Nur die obersten Erdschichten werden meist durch einen kleinen Bagger sorgfältig abgetragen. Für die nächsten Schichten kommen Hacke, Schaufel, Maurerkelle, Spachtel, ja sogar Pinsel zum Einsatz. Selbst das Aushubmaterial wird gesiebt, um auch allerkleinste Funde entdecken und bergen zu können. Genau so hatten die Archäologen, die nun Ötzis Grabstätte untersuchen sollten, bisher gearbeitet. Im Erdreich, unten im Tal, bei normalem Wetter. Hier heroben aber, im Hochgebirge, stießen sie auf ungewohnte Verhältnisse. Zwischen den Steinblöcken und in den Felsritzen lag noch viel Eis. Das musste geschmolzen werden. Die Forscher setzten dafür ungewohntes Werkzeug ein, Dampfstrahler und Föhngeräte. Das Schmelzwasser, das dabei entstand, wurde nicht einfach abgeleitet, sondern mehrfach gesiebt und gefiltert. Kein Fundstück durfte durch die Lappen gehen, auch nicht das allerwinzigste. So tasteten sich die Forscher langsam in die Vergangenheit zurück. Millimeter für Millimeter. Das war bestimmt kein Honiglecken. Und Pech hatten sie auch. Von einem höher gelegenen Schneefeld floss ständig Schmelzwasser herab und füllte die Felsmulde immer wieder an. Das Pumpen schien kein Ende zu nehmen. Wie Goldschürfer schüttelten sie stundenlang die Filtersiebe. Glücklicherweise blieb das Wetter stabil. So war man nach nur 7 Wochen mit der Arbeit fertig. Die 40 Meter lange, 2 bis 3 Meter breite und bis zu 3 Meter tiefe Felsmulde war jetzt gründlich untersucht. Die meisten Sachen fanden die Archäologen im Bodenschlamm der Senke. Leder- und Fellreste, Gräser und Schnüre, Hautteile, Haare und einen Fingernagel. Auch der untere Teil des Bogenstabs, den man im Vorjahr abgebrochen hatte, konnte geborgen werden. Der spektakulärste Fund dieses Sommers aber war Ötzis Fellmütze. Man entdeckte sie am Fuß des Felsblocks, auf dem der Mann bäuchlings gelegen hatte. Sie war ihm wohl vom Kopf gerutscht. Nun steckte sie fest verankert in einer Felsritze. Das Fell war ausgezeichnet erhalten. Über 2 Stunden bemühten sich die Archäologen, die Mütze unbeschadet aus dem Eis zu lösen. Die Arbeit mit dem Dampfstrahlgerät verlangte viel Achtsamkeit und Fingerspitzengefühl. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Schmelzwasser absaugen, jedes Tröpfchen. Eine brenzlige Sache. Die Archäologen wussten genau, schon bei der geringsten Berührung könnte sich das Haarkleid der Fellmütze lösen. Aber es blieb haften, Gott sei Dank. Die Sorgfalt hatte sich gelohnt. Jetzt schnell damit in einen keimfreien Plastiksack und in eine gekühlte Leichtmetallkiste. Und dann ab in die Konservierung, per Hubschrauber. Sofort nach ihrer Bergung kamen die Beifunde der Gletschermumie nach Deutschland, in die Werkstätten des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz. Dort begann eine aufregende Zeit des Forschens und Entdeckens. Roswitha Gödeker-Ciolek, eine Mitarbeiterin des Museums, erinnert sich. Auf einen Schlag so viele Funde. Und fast alle aus organischem Material. Leder, Fell, Haare, Bast, Gras, Holz, Birkenrinde, Knochen, Geweih, auch ein Baumpelz war dabei. Organische Funde dürfen ja auf keinen Fall austrocknen. Beim Holz käme es zu Rissen, das Leder würde hart und die Gräser würden schrumpfen. Da muss es fix gehen. Alles in Folie verpacken, dann schnell in den Kühlschrank. Nach diesen Sofortmaßnahmen wurden die Fundstücke eingeordnet, fotografiert und, wenn nötig, durchleuchtet. Dann wurden sie konserviert, also haltbar gemacht mit einer speziellen Behandlung. Sie sollten ja nicht verrotten, noch bevor man sie restaurieren konnte. An die Konservierung von Ötzis Fellmütze zum Beispiel kann sich die Mainzer Restauratorin noch genau erinnern. Ja, die haben wir zuerst mit destilliertem Wasser gereinigt, dann mit einer chemischen Substanz getränkt, dann gefriergetrocknet und dann rückgefettet. Am Ende wurde sie noch in Form gebracht. Danach sah sie wirklich toll aus. Fast genauso modisch wie eine Pelzkappe von heute. Ein prächtiges Stück, muss ich sagen. Ötzis Beifunde restaurieren bedeutete, Hunderte von Einzelteilen zusammenfügen, bis sie ein Ganzes ergaben, ein Kleidungsstück etwa oder ein Werkzeug. So entstand nach und nach ein umfassendes Bild von Ötzis Ausrüstung, von seiner Bekleidung und von seinem Lebensraum. Ganze 3 Jahre, erzählt die Forscherin, habe die Arbeit an Ötzis Beifunden gedauert. Und mit jedem Tag sei klarer geworden, was für geschickte und kundige Handwerker diese Menschen damals gewesen sind. 3 Jahre also. Die meiste Zeit bin ich ja nur über dem Mikroskop gesessen und habe unter dem Vergrößerungsglas mit der Pinzette hantiert oder mit dem Pinsel. Da braucht es schon viel Geduld und Sorgfalt. Und dann immer Fragen stellen, immer wieder Fragen. Bei jedem neuen Einzelteilchen. Wo könnte dieses kleine, abgebrochene Holzstäbchen hineinpassen? Warum ist es gelocht? Wozu könnte es gedient haben? Als Teil eines Werkzeugs? Als Teil eines Instruments? Oder aber, um etwas abzustützen? Um dieser winzige Fetzen, ist das Haut oder Leder? Gehört das zum Mantel oder zur Hose? Und wo ist das Nähmaterial von der Dose? Ah, ja, die beiden Birkenrindengefäße. Ötzis Behälter aus Birkenrinde waren auf dem Thiesenjoch zertreten worden und in alle Winde verstreut. Man hat die unzähligen Rindenstückchen eingesammelt und mit den übrigen Funden zum Restaurieren geschickt. Als sie in Mainz ankamen, waren sie vollkommen ausgetrocknet und äußerst brüchig. Die Arbeit an diesen Behältern wurde für die Mainzer Restauratorin zu einer besonderen Herausforderung. Mit Dampf ist es uns schließlich gelungen, die Bruchstücke wieder flexibel, biegsam zu machen. Und so konnten wir sie wieder in ihre ehemalige Form bringen. Aber dann tauchte das nächste Problem auf. Die Seitenwände dieser Gefäße sind ja aus einer einzigen, rechteckig geschnittenen Rindenbahn hergestellt. Die hatte man überlappt und mit dünnen Baststreifen vernäht. Die Löcher der Nähte kann man noch gut erkennen. Nur vom Nähmaterial des einen Behälters ist nichts erhalten geblieben. Also haben wir für die Restaurierung einen Nylonfaden genommen. Der hält jetzt das Gefäß zusammen. Da er aus Kunststoff ist, lässt sich leicht erkennen, dass er aus unserer Zeit stammt. Außerdem kann man ihn leicht wieder entfernen. Bei unserer Arbeit ist das was ganz Wichtiges. Restaurierungen müssen immer auch rückgängig gemacht werden können. So unglaublich es klingen mag, aus diesen beiden Birkenrindengefäßen können wir sogar herauslesen, wo sich Ötzi vor seinem Tod aufhielt und in welcher Jahreszeit er starb. Das eine der beiden Gefäße ist innen naturfarben, also gelblich-weiß. Was Ötzi darin aufbewahrte, lässt sich nicht mehr feststellen. Die Innenseite des anderen Behälters jedoch ist mit Kohle und Asche in Berührung gekommen und deshalb geschwärzt. Das zeigt, in diesem Behälter transportierte Ötzi die Glut seines letzten Feuers. So konnte er schnell und ohne große Mühe ein neues entfachen. Nun fand man bei den Resten dieses Behälters auch Ahornblätter. Und an diesen Blättern haften winzige Holzkohleteilchen. Dies wiederum bedeutet, Ötzi benutzte diese Ahornblätter als Isoliermaterial. Darin wickelte er die glühenden Brocken ein und bewahrte so die Glut über Stunden. Als man die Holzkohlepartikel untersuchte, zeigte sich, sie stammen von 6 verschiedenen Holzarten. Darunter befindet sich die Ulme, die nur in tiefen Lagen gedeiht. Und die Netzweide, die nur oberhalb der Waldgrenze wächst. Das bedeutet, Ötzi zog in Etappen mit seinen Lagerfeuern vom Tal bis ins Hochgebirge hinauf. Und was ergab die Untersuchung der Ahornblätter? Ihr Anteil von Blattgrün weist darauf hin, dass die Blätter bald nach ihrem Austrieb gepflückt worden waren. Demnach war es spätes Frühjahr oder Frühsommer, als Ötzi ums Leben kam. Archäologen arbeiten wie Detektive. Sie untersuchen jedes noch so kleine Fundstück und vergleichen es mit anderen Funden. Manchmal entdecken sie etwas, das zunächst völlig unbedeutend erscheint. Aber dann erhalten sie Hinweise von anderen Forschern, aus anderen Ländern. Und wenn dann alle Informationen zusammengetragen sind, lässt sich manches Rätsel lösen. Hunderte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt haben die Mumie erforscht. Archäologen, Biologen, Geologen, Pathologen, Kriminologen, Spezialisten aus unterschiedlichsten Fachgebieten. So wurde Ötzi zum bestuntersuchten Patienten aller Zeiten. Seine Haare zum Beispiel wurden in Deutschland untersucht, am Wollforschungsinstitut in Aachen und am Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Die Kriminologen dort stellten fest, Ötzi trug schulterlanges, dunkelbraunes, gewelltes Haar. Und noch etwas fanden sie heraus. In Ötzis Haaren befindet sich Gift, und zwar Arsen. Arsen kommt in geringen Mengen auch in Kupfererz vor. Wenn das Erz geschmolzen wird, bei über 1000 Grad Celsius, dann setzt sich dieses Arsen frei. Und im Körper fest, über die Atmung zum Beispiel. Ötzi muss also beim Kupferschmelzen zumindest dabei gewesen sein. Ein anderes Rätsel rund um Ötzi wurde mit Hilfe von Blütenpollen gelöst. Man fand die Pollen im Darm der Gletschermumie. Aus ihnen konnten die Pflanzenspezialisten herauslesen, woher Ötzi kam. Wie war das möglich? Als der Mann im Gebirge unterwegs war, hatte er beim Essen und Trinken auch Blütenpollen mit verschluckt. Und zwar hauptsächlich Pollen von Pflanzen, die im Frühjahr und im Frühsommer blühen. Auch Pollen der Hopfenbuche waren dabei. Und dieser Baum ist nur auf der Südseite der Alpen verbreitet, nicht auf der Nordseite. Ötzi ist also aus südlicher Richtung aufgestiegen, aus dem heutigen Finchgau. Sogar ein einziger Fingernagel kann einen wichtigen Hinweis geben und den Forschern bei ihrer gemeinsamen Suche nach Antworten weiterhelfen. Der Gletschermumie fehlen sämtliche Fuß- und Fingernägel. Sie sind abgefallen in der langen Zeit unter dem Eis, als der Körper austrocknete und schrumpfte. Ein paar dieser Nägel sind erhalten geblieben. Einer davon lag im schlammigen Bodenwasser der Felsmulde. Und diesen Fingernagel konnten die Archäologen, wie wir wissen, im Sommer 1992 mit ihren feinen Filtersieben auffangen. Nun hat dieser eine Fingernagel 3 tiefe Rillen. Sie verlaufen quer über den Nagel in unregelmäßigen Abständen. Solche Rillen nennt man Bo-Streifen. Sie wachsen im Nagelbett dann, wenn jemand unter körperlicher Anspannung leidet. Ötzi hatte also in den letzten Wochen seines Lebens starken Stress. Rillen im Fingernagel, Pollen im Darm, Giftspuren im Haar? Das alles sind nur kleine Puzzleteile in der Ötzi-Forschung. Je mehr Puzzleteile die Forscher aber finden und zusammenfügen können, desto deutlicher wird das Bild, das wir von diesem Mann und seiner Welt erhalten. Wie Ötzi aussah, wissen wir inzwischen ziemlich genau. Er war etwa 1,60 Meter groß, schlank, hatte braune Augen, braunes Haar und Schuhgröße 38. Das waren durchschnittliche Körpermaße in der Kupferzeit. Damals hatte er ein Gewicht von ca. 50 Kilogramm. Heute als Mumie wiegt er noch ganze 13 Kilogramm. Heute hat er auch kein Haupthaar mehr, aber andere Körperbehaarung ist erhalten, Wimpern zum Beispiel. Zu seinen Lebzeiten trug er wahrscheinlich auch einen Bart. Und eine Zahnlücke hat Ötzi auch. Ein Diastema, 3 Millimeter breit im Oberkiefer, zwischen den beiden Schneidezähnen. Die Zähne selbst sind ganz stark abgerieben. Sie verraten, dass der Mann Zeit seines Lebens immer wieder Sand gegessen hat. Der Sand kam damals ins Mehl, weil man das Getreide von Hand mit Steinen mahlte. Noch viel auffälliger als Ötzis Zahnlücke sind jedoch die vielen besonderen Zeichen auf seiner Haut. Man hatte sie schon am Tag nach der Entdeckung bemerkt, auf seinem Rücken, und geglaubt, das seien Brandmale oder Spuren einer Fesselung. Aber bald stellte sich heraus, das sind Tätowierungen. Ötzis Körper ist übersät mit Tattoos, fast 60 Stück. Striche, Strichbündel oder Kreuze. Sie sind bläulich gefärbt und sie befinden sich an ganz bestimmten Stellen. Neben der Lendenwirbelsäule, am rechten Knie, am linken Handgelenk, an den Waden und an den Sprunggelenken. Warum genau hier? Fragten sich die Forscher. Sie untersuchten diese Stellen und fanden heraus, genau hier sind die Gelenke total verschlissen, richtig stark abgenutzt. Hier muss der Mann zu Lebzeiten große Schmerzen gehabt haben. Das Erstaunlichste für die Forscher aber war, die tätowierten Stellen an Ötzis Körper stimmen haargenau überein mit den heute gültigen Akupunkturlinien. Eine Sensation. Unglaublich, sagten die Ärzte in aller Welt. Bisher haben wir doch angenommen, dieses Heilverfahren sei in Asien entwickelt worden und 2000 Jahre später. Und jetzt sehen wir, nein, das gab es schon in der Kupferzeit. Vielleicht sogar noch früher, vor Ötzis Zeit. Schon damals müssen die Menschen richtig gute medizinische Kenntnisse gehabt haben. Ötzis Tattoos wurden nicht gestochen, so wie heutige, sondern geschnitten. Und dabei wurden feine Nervenstränge durchtrennt. Diese Nervenbahnen konnten dann nichts mehr weiterleiten, auch keinen Schmerz. Man hat also Ötzi nicht tätowiert, um seinen Körper zu schmücken. Man hat ihn tätowiert, um seine Schmerzen zu lindern. Steinzeittherapie sozusagen. Mindestens genauso aufregend wie die Forschungen an den Tattoos waren die medizinischen Untersuchungen von Ötzis Körper. Die spannende Reise begann an seinem Rücken. Dort schnitten die Ärzte in die Haut ein kleines Fenster, klappten es auf und starteten mit dem Endoskop. Endoskope sind optische Geräte, mit denen man tief in den Körper vordringen kann, ohne große Schnitte setzen zu müssen. Es sind dünne Schläuche mit biegsamen Glasfaserbündeln. Vorn kann man winzige Instrumente montieren und damit sogar Operationen durchführen oder Gewebeproben entnehmen. Mit solchen Geräten wurde Ötzi von Kopf bis Fuß und Stück für Stück unter die Lupe genommen. Auf dem Bildschirm konnten die Ärzte alles betrachten, was sie mit dem Endoskop innen im Körper inspizierten. Die Nasenhöhle, den Kehlkopf, die Hauptschlagader, den Darm, das Herz oder die Lunge. Die Lunge der Gletschermumie ist übrigens auffällig schwarz gefärbt. Fast so wie die eines modernen Kettenrauchers. Die vielen Rußpartikel in Ötzis Lunge haben aber nichts mit Zigaretten zu tun. Sie erzählen uns, dass sich der Mann häufig am offenen Feuer aufgehalten und dabei viel Rauch eingeatmet hat. Bozen. Ein Vormittag im Juli. Urlauber bummeln durch die Gassen der Altstadt. Sie bleiben vor den Schaufenstern stehen, umringen Straßenmusikanten oder suchen ein Tischchen am Rand des Trubels, auf einen Kaffee oder ein kühlendes Eis. Entspanntes Gelächter und Gelärme liegt in der Luft. Verführerischer Duft frisch gebackener Pizza. Vor einem prächtigen alten Gebäude staut sich eine Menschenschlange. Ihr Ende verliert sich in der Straße ums Eck. Die Wartenden vertreiben sich die Zeit mit Plaudern und Scherzen. Ein buntes Gemisch aus Deutsch, Japanisch, Englisch, Italienisch und anderen Sprachen. Geduldig warten die Leute auf Einlass. Sie wollen zu Ötzi. Wenn sie dann endlich an die Reihe kommen und das schwere Tor hinter ihnen ins Schloss fällt, ist es plötzlich still. Die Besucher des Südtiroler Archäologiemuseums wissen, das hier ist Ötzis letzte Ruhestätte. Neugierig, aber auch respektvoll und vielleicht mit einem kleinen Schaudern steigen sie hinauf in den ersten Stock. Dort liegt er, im Halbdunkel, braun und ledrig, ausgemergelt, die Augen leer, den linken Arm markant verdreht. Ausgestellt für die Nachwelt. Und streng bewacht. Nur einzeln können die Museumsbesucher die Mumie betrachten. 40 mal 40 Zentimeter klein ist das Fenster aus Panzerglas, das den Blick freigibt auf ihren berühmten Vorfahren. Kinder können einen Knopf drücken, dann werden sie von der Metallplatte unter ihren Füßen in die Höhe gehievt. Auf Augenhöhe mit Ötzi. Und? Kannst du es jetzt sehen? Ja. Ob groß oder klein, die Besucher werden ganz still, wenn sie vor diesem Fensterchen stehen. Sie achten kaum auf das leise Windgeräusch, das hinter ihnen aus versteckten Lautsprechern tönt. Sie versinken in die eigenen Gedanken, lassen ihrer Fantasie freien Lauf und versuchen sich vorzustellen, was das eigentlich bedeutet. 5000 Jahre konserviert im Eis. Über 5000 Jahre lag Ötzi im Gletschereis der Alpen begraben, bis zu seiner Entdeckung. Danach wurde er künstlich konserviert, zuerst in Innsbruck an der Universität. 6 Jahre verbrachte er dort, eingehüllt in ein keimfreies Operationstuch und in Crashed-Eis. Dann wurde Ötzi von Österreich nach Italien überführt. 1998 kehrte er zurück in jenes Land südlich des Alpenhauptkamms, von wo er zu seinem letzten Gang aufgebrochen war. Jetzt liegt Ötzi in Bozen. Im Südtiroler Archäologiemuseum hat er sein zweites Gletschergrab gefunden. Papa, warum geht Ötzi hier eigentlich nicht kaputt? Aber was konserviert ihn hier? Warum geht Ötzi im Museum nicht kaputt? Das wollen die Kinder, die eben noch ihre Nase an die Glaswand gedrückt haben, unbedingt wissen. Da müssen wir jemanden fragen, der Bescheid weiß. Niemand weiß das besser als Eduard Egerter Fiegel, Ötzis Leibarzt, sozusagen. Im Gletschereis, wo Ötzi lag, war es die meiste Zeit eisig kalt, ziemlich dunkel und sehr feucht. Hier im Museum versuchen wir, ähnliche Bedingungen zu schaffen. Also solche, wie sie im Inneren eines Gletschers herrschen. Nur, hier kann man die Mumie auch anschauen. Deshalb brauchen wir für Ötzi eine ganz spezielle Kühltechnik. Die konnten wir übrigens nicht einfach irgendwo abschauen. Die mussten wir selber entwickeln. Ganz schön aufwendig, oder? Das der Gerichtsmediziner erzählt von verschiedenen Techniken, mit denen man im Lauf der Zeit versucht hat, die Mumie im Museum bestmöglich zu konservieren. Im Kühlraum, wo die Mumie liegt, haben wir keimfreie Luft, eine Temperatur von minus 6 Grad Celsius und fast 100% Luftfeuchtigkeit. Dies alles, auch der Luftdruck oder das Gewicht der Mumie, das wird rund um die Uhr kontrolliert. Und da ist uns aufgefallen, dass die Mumie dauernd ein bisschen Wasser verliert. Um diesen Feuchtigkeitsverlust auszugleichen, haben wir die Mumie alle paar Wochen mit Wasser besprüht. Ideal war das nicht. Um das Problem besser in den Griff zu bekommen, wurde Ötzis Kühlzelle nach einiger Zeit umgebaut. Zu einem Igloo. Mit Eisplatten an den Wänden, einem neuen Beleuchtungssystem und neuen Messgeräten. So haben wir versucht, die optimale Luftfeuchtigkeit besser zu halten als in der alten Kühlzelle. Ganz zufrieden ist Eduard Egatter Fiegel immer noch nicht. Solange Sauerstoff in der Kühlzelle ist, könnten Bakterien, die von Sauerstoff leben, die Mumie zerstören. Deshalb knobelt er an einer Stickstoffkonservierung. Mit diesem Gas nämlich könnte man den Sauerstoff ersetzen. Aber da gilt es noch ein paar Nüsse zu knacken, bis wir mit dem Stickstoff starten können. Jetzt wissen die Kinder, warum Ötzi im Museum nicht kaputt geht. Deswegen geht der Ötzi und dass es gar nicht so einfach ist, eine Mumie zu konservieren. Eines aber müssen sie Ötzis Leibarzt doch noch fragen. Haben Sie denn keine Angst vor dem Fluch der Mumie? Oh Mann, Sarah. Wieso denn? Du immer mit deinem Fluch. Eduard Egatter Fiegel lacht. Nein, das habe ich nicht. Wisst ihr, der Fluch der Mumie, das ist ein Gerücht. Wenn es wahr wäre, dass alle Menschen, die Ötzi anfassen, sterben müssen, da wären ja Hunderte von Wissenschaftlern tot. Professor Spindler zum Beispiel, der litt schon vor Ötzis Entdeckung an jener Krankheit, an der er dann viele Jahre später gestorben ist. Mit Ötzi hatte das gar nichts zu tun. Trotzdem hat es damals geheißen, Ötzi hat wieder zugeschlagen, lauter solcher Unfug. Es klingt eben so schön schaurig, der Fluch der Mumie. Solche Schlagzeilen lassen sich besser verkaufen. Aber der Mann, der Ötzi gefunden hat, der ist doch auch am Fluch der Mumie gestorben. Genau. Helmut Simon ist tatsächlich gestorben, in den Bergen des Salzburger Gasteinertals. Allerdings viele Jahre nach jener Entdeckung, die er gemeinsam mit seiner Frau gemacht hatte. Er war in einen plötzlichen Wetterumschwung geraten und an einer ungesicherten Stelle eines Jägersteigs ausgerutscht. Solche und ähnliche Unfälle passieren im Gebirge immer wieder. Und es ist bestimmt nicht Ötzi, der die Verunglückten auf dem Gewissen hat. Na, siehst du, kein Fluch. In den Genuss seines Finderlohns kam Helmut Simon allerdings nicht mehr. Viele Jahre wurde um die Höhe der Summe gestritten. Schlussendlich konnte man sich einigen und Erika Simon erhielt 175.000 Euro. Ja, 175.000 Als die Kinder das hören, sind sie platt. So viel Geld? Für eine Mumie? Bei der man nicht einmal Gold gefunden hat? In der Tat. Sicher. Bei diesem archäologischen Fund wurde kein Schatz gehoben. So wie damals etwa, als Howard Carter das Grab des Pharaos Tutanchamun öffnete. Der Mann aus dem Eis hat uns einen vergleichsweise armseligen Besitz hinterlassen. Und dennoch hat dieser Fund einen unermesslichen Wert. Ötzi ist allein schon als Mumie wertvoll. Es ist der älteste komplette Körper, der je gefunden wurde. Es gibt niemanden sonst, der so alt ist. Bei Ötzi kommt aber noch eine für die Forschung wunderbare Tatsache dazu. Er wurde mitten aus dem Leben gerissen. Als er starb, trug er seine normale Kleidung und hatte sein Werkzeug bei sich. Die Dinge des täglichen Gebrauchs eben. Wenn wir Ötzi also erforschen, können wir auch eine ganze Menge über den Alltag unserer Vorfahren lernen. Dinge, von denen wir bisher fast nichts gewusst haben. Es ist, als wäre Ötzi geradewegs aus einer Zeitmaschine gestiegen. Stimmt, das ist sehr viel wert. Kommt, Lasst uns weitergehen. Okay. Also, viel Spaß noch im Museum. Die Familie setzt ihre Entdeckungsreise durch das Ötzi-Museum fort. Ach, kommst du den Glaskasten? Doch schon bald bleiben die Kinder wie angewurzelt vor einem Glaskasten stehen. Lauter Pfeile. 1, 2, 3. Boah, 14 Stück. Sehen richtig gefährlich aus. Aber nur 2 der Pfeile haben auch eine Pfeilspitze. Seht ihr? Und da hinten haben sie so komisches Zeug dran. Vielleicht Reste von Federn? Wie Indianerpfeile. Genau. Während die Besucher weiter herumrätseln, was das wohl für Pfeile sind, kommt die Direktorin des Museums vorbei. Hallo. Mit leichtem Schmunzeln bestätigt sie die Spekulationen der Kinder. Ja, die sehen tatsächlich aus wie Indianerpfeile. Die hätten ihre Pfeile ja auch befiedert. Aber in der Kupferzeit, vor über 5000 Jahren, haben die Leute ihre Pfeile noch viel raffinierter gemacht als viel später die Prärie-Indianer Nordamerikas. Sie verwendeten nämlich 3 Federhälften, sehr raffiniert. Nicht nur 2 wie die Indianer. Die klebten sie in ganz regelmäßigen Abständen hinten an den Pfeilschaft. Mit Birkenteer. Birkenteer? Ja, das war der Klebstoff der Steinzeit. Und für die Umwicklung nahmen sie Tiersehnen. Funktioniert perfekt. Pfeile mit so einer Befiederung sind echt gefährlich. Und die Direktorin erzählt den Kindern, dass Archäotechniker Ötzis Pfeile nachgebaut und ausprobiert hätten. Ihre Experimente haben gezeigt, dass diese Pfeile ein Tier, zum Beispiel ein Reh oder einen Hirschen, auf 20 Meter Entfernung glatt durchschießen können. Oh, ganz schön. Angelika Fleckinger müsste eigentlich weiter, aber die Kinder lassen sie nun nicht mehr los. Sie fragen ihr Löcher in den Bauch. Federn gedreht? Wie hat Ötzi seine Pfeile überhaupt transportiert? Hat er einen Köcher dabei? Und was hat er sonst noch dabei? Na, mal langsam. Irgendwie muss er doch auch Feuer gemacht haben, oder? Ja, aber Stopp. Das schauen wir uns am besten an. Oh ja. Wir haben ja seine Sachen hier. Alle 70. Die echten natürlich. Ehrlich? Da kann ich euch auch zeigen, womit Ötzi Feuer gemacht hat. Super. Die Museumsdirektorin führt die neugierige Familie zu Ötzis Fundstücken. Die originalen Beifunde der Gletschermumie sind in Glaskästen ausgestellt. Diese Vitrinen sind klimatisiert und zum Teil richtig groß. Und groß ist auch das Staunen der jungen Leute. Hier ist das so Teil. Viele Sachen. Die sieht ja cool Sie schauen sich die lederne Gürteltasche an, in der Ötzi die Geräte zum Feuermachen aufbewahrt. Ja, richtig hübsch. Richtig hübsch finden sie die Ziernähte. Sie begutachten die beiden Birkenrindengefäße und wundern sich über den Nylonfaden, der die eine Dose zusammenhält. Das ist ein Nylon. Jedenfalls sei das sehr schlau gewesen, vom Ötzi einen leichten Behälter aus Birkenrinde mit auf den Berg zu nehmen und nicht ein schweres Tongefäß, das auch noch zerbrechen könnte. Schlau finden sie auch die tragbare Reiseapotheke. Das sieht zwar ganz anders aus als sein heutiges Erste-Hilfe-Set, aber funktioniert hat das bestimmt. Angelika Fleckinger hat den beeindruckten Besuchern Ötzis Medizin gezeigt. Es sind 2 weißliche Kugeln, Teile eines Baumpilzes. Dieser Pilz heißt Birkenpolling. Und da drin ist ein Antibiotikum, das Krankheitserreger bekämpft. Man hat diesen Baumschwamm noch am Anfang des 20. Jahrhunderts verwendet. Als blutstillendes Mittel. Birkenpolling. Während sich der Vater noch fasziniert über die Medizin beugt, halten sich die Kinder schon bei Ötzis Kleidern auf. Richtig cool. Vor allem die Hosen. Ja, die beiden Röhren sehen genauso aus wie Leggings von Indianern. Nur eben aus Fell und nicht aus Leder. Ötzis Lendenschurz hingegen, ein großes, rechteckig zugeschnittenes Stück aus feinstem, gegerbtem Leder, kommt ihnen etwas komisch vor. Das sollen Unterhosen sein. Wie hat er die bloß angezogen? Geradezu lustig finden sie die Schuhe. Oh Mann, auch der Vater lacht beim ersten Anblick. Doch dann erfahren sie von der Direktorin, wie ausgeklügelt Ötzis Fußbekleidung eigentlich ist. Die komplizierte Konstruktion besteht aus einem Innen- und einem Außenschuh. Der Innenteil ist ein kunstvoll geknüpftes Netz aus verdrillten Grasschnüren. Da hinein hat Ötzi Heu gestopft. Heu? Ja, Heu gestopft als zusätzlichen Kälteschutz. Der Außenschuh besteht aus robustem Leder. Beide Teile, das Grasnetz und das Oberleder, sind mit Lederriemen an einer Sohle aus Bärenfell befestigt. Bärenfell? Ob das wirklich Bärenfell ist, das wird gerade überprüft. Es gibt jetzt eine neue Methode, um Felle zu bestimmen. Mit dieser Methode werden jetzt alle Fellsachen von Ötzi neu bestimmt. Angelika Fleckinger ist schon ganz gespannt auf das Ergebnis. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Jedenfalls findet sie Ötzis Schuhe richtig raffiniert. Im Prinzip sind die gemacht wie ein Skischuh. Innen ist etwas Weiches, Wärmeisolierendes und außen etwas Festes, Wasserabstoßendes. Damit war der Mann alleine an den Füßen perfekt ausgerüstet. Interessant. Nicht nur Ötzis Schuhe. Alle seine Kleider zeigen, dass unsere Vorfahren sehr kultivierte Menschen waren. Ihre Gewänder sind nicht nur außerordentlich zweckmäßig, sondern auch noch präzise geschnitten, sorgfältig genäht und obendrein richtig modisch. An Ötzis Mantel kann man das gut erkennen. Ötzi trug ein knielanges Obergewand aus Fell. Die Fellteile sind aber nicht irgendwie zusammengenäht. Sie ergeben ein schönes Muster von dunklen und hellen Streifen. Der Mann war sozusagen im Streifenlook unterwegs. Und auch die Nähte selbst sind nicht irgendwie gemacht, sondern mit sauberen Stichen ausgeführt. Das Nähmaterial besteht aus gedrillten Fäden von Tiersehnen und aus Gräsern und Bast. Diese Nähte, die sind so rhythmisch und so regelmäßig gesetzt, als hätte die jemand mit einer Nähmaschine gemacht. Die Kunstfertigkeit in der Kupferzeit, das handwerkliche Geschick dieser Menschen, das ist einfach fantastisch. Noch während die kleine Gruppe rund um Angelika Fleckinger sich über den Glaskasten beugt, in dem Ötzis echter Mantel liegt, durchbricht ein Schrei die sonst so gedämpfte Ruhe des Ötzi-Museums. Die Direktorin muss lachen. Sie kennt das. Das passiert immer wieder, wenn die Besucher plötzlich vor dem lebensgroßen Ötzi stehen. Das da drüben ist die neue Rekonstruktion, also eine Nachbildung von Ötzi. Dieser Ötzi ist so lebensecht rekonstruiert, dass manche unserer Gäste glauben, das sei ihr Großvater. Kommt, lasst uns mal darüber gehen. Okay. Als sie dann vor der Nachbildung stehen, wird den Kindern etwas mulmig. So natürlich sieht diese Gestalt aus, wie aus einem Wachsfigurenkabinett. Ein knorriger Alter mit tiefliegenden Augen, eingefallenen Wangen und verfilztem Zottelhaar. Das Gesicht ist vom Wetter gegerbt, von der Sonne gebräunt, von Narben durchzogen und von Runzeln zerfurcht. Der Oberkörper ist nackt. In der rechten hält er einen Stock, so als müsse er damit gleich einen Angriff abwehren. Angsterfüllt, auch etwas überrascht, wirft er einen Blick nach hinten. Vielleicht auf seine Verfolger. Unglaublich. Absolut natürlich. Als würde er gleich auf uns zugehen. Und ganz braun gebrannt. Aber nicht überall. Frau Fleckinger, warum hat denn der Ötzi hier am Oberkörper eine hellere Haut als im Gesicht? Menschen, die hoch oben in den Bergen leben und arbeiten, haben eine lederne und braune Haut. Unter der Kleidung aber ist sie glatter und heller. Denn dort bleibt sie vor der Sonne geschützt. Und von Wind und Wetter. Die beiden Künstler, die Ötzi neu erschaffen haben, heißen Adriel und Alfons Kennis. 5 Monate lang haben die holländischen Zwillingsbrüder an ihrer Rekonstruktion gewerkelt. Mit Modellierwerkzeug und Atemschutzmaske, mit Knochen, Drähten, Stäben, Schrauben und Metallplatten, mit Plastilin, Ton, Harz, Silikonkautschuk, künstlichen Augen und dem Haar von Bison und schottischem Hochlandrind. Allein das Einsetzen dieser Haare dauerte Wochen. Alles, was man von Ötzi erforscht hat, konnten die Brüder für ihre Arbeit verwenden. Sie benutzten den Nachbau vom originalen Schädel. Sie hatten die Daten der medizinischen Untersuchungen. Und sie nutzten sogar die allerneuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es von Ötzi gibt. Diese Erkenntnisse stammen aus seinem Erbgut. Im Sommer 2010 ist es nämlich gelungen, Ötzis Erbgut zu entschlüsseln. Das war nur möglich, weil in den letzten Jahren viele Wissenschaften enorme Fortschritte gemacht hatten. Heute gibt es neue Methoden und neue Techniken, die man an der Gletschermumie ausprobieren kann. In Bozen gibt es jetzt sogar ein eigenes Institut für Mumien und den Iceman. Dort konnten 2010 die Forscher aus einer Knochenprobe von Ötzis Becken jenes Material gewinnen, in dem die Erbinformationen gespeichert sind. Dieses Material ist gleichsam eine Festplatte. Das Muster dieser Festplatte bestimmt von Geburt an, wie jemand zum Beispiel später aussieht. Dieses Muster ist bei allen Menschen unterschiedlich und deshalb ist jeder von uns einzigartig. Dass es den Mumienforschern in Bozen gelungen ist, Ötzis Genom, also sein Erbgut, zu entschlüsseln, war sensationell. Ein richtiger Durchbruch. Mit diesem Genom kann man theoretisch alles finden. Aber die große Suche fängt eigentlich erst an. Es wird eine langwierige, aufwendige Detailarbeit. Die sprichwörtliche Fahndung nach der Nadel im Heuhaufen. Die Wissenschaftler sind gespannt. Was werden wir herausfinden über Ötzis Aussehen, über seine Krankheiten, seine Lebensgewohnheiten? Und wie genau hat die Umwelt das alles beeinflusst? Entdecken wir in Ötzis Erbgut Spuren von Krankheiten, die in unserer Zeit häufig auftreten, wie etwa Krebs oder Diabetes oder Alzheimer? Und kann das, was wir finden, dann von der künftigen medizinischen Forschung genutzt werden? Ötzi stehen noch turbulente Zeiten bevor. Gut, Kinder, dann gönnen wir ihm noch etwas Ruhe. Kommt, wir gehen. Tschüss, Ötzi. Bis bald. Wir kommen wieder. Tschüss. Tschüss. Oft kommen Wissenschaftler zu neuen Erkenntnissen, weil sich in der Zwischenzeit die Untersuchungsmethoden weiterentwickelt haben. Manchmal aber hat auch der Zufall seine Hand im Spiel. 10 Jahre sollte es dauern, bis man endlich eines der größten Rätsel rund um Ötzi lösen konnte. Woran ist der Mann aus dem Eis gestorben? Die Antwort auf diese Frage ist einer rein zufälligen Entdeckung zu verdanken. Juni 2001. Zentralkrankenhaus Bozen. Für 2 Wochen kommt die Mumie ins Spital. Wegen Wartungsarbeiten an der Kühlzelle, reine Routinesache. Und da die Mumie schon mal hier ist, werden medizinische Aufnahmen gemacht. Dann hat man neue Bilder. Auch das, reine Routinesache. Und da passiert es. Ganz zufällig. Die Ärzte entdecken etwas Neues. Etwas, wonach sie nicht gesucht hatten. Zuerst ist es nur ein dreieckiger Schatten. Dann eine kleine Hautverletzung. Am Rücken, im Bereich des linken Schulterblatts. Was kann das sein? Die Ärzte suchen weiter und staunen nicht schlecht, als sie in der linken Schulter eine Pfeilspitze finden. Eine Pfeilspitze aus Feuerstein. Ötzi starb keines natürlichen Todes. Er wurde ermordet. Der schlagende Beweis ist gefunden und der älteste Kriminalfall der Geschichte geboren. Wieder gehen die Bilder um die Welt. So wie damals, als Ötzi entdeckt wurde. Wieder überschlagen sich die Meldungen. Geheimnis gelüftet. Mord in der Kupferzeit. Hinterrücks ermordet. Und wieder heischen die Reporter nach einer Geschichte. Fest steht, dass Ötzi an einer Schussverletzung verblutet ist. Und fest steht auch, dass in seinem Körper eine Pfeilspitze steckt. Vom Pfeilschaft fehlt jede Spur. Wer hat den Pfeil herausgezogen? Der Schütze? Hätte die Tatwaffe ihn als Mörder entlarven können? War der hölzerne Pfeilschaft vielleicht markiert, mit persönlichen Zeichen des Besitzers? Hat der Schütze vielleicht das Opfer an der rechten Hand gepackt und auf den Bauch gedreht, um so besser den Pfeil aus dem Rücken reißen zu können? Ist womöglich dabei der linke Arm unter den Rumpf zu liegen gekommen? Hat Ötzi heute deshalb diesen seltsam verdrehten Arm? Wer weiß? Wer weiß, was damals auf dem Thiesenjoch an einem Frühsommertag in der Kupferzeit? Wer weiß, was damals wirklich geschah? Auf Wiederhören bei Audible.